Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Bitte warten. Bitte warten. Geduld bitte warten. Bringt Rosen. Sagt ein Sprichwort aus Tschechien. Aber wer hat heute noch Zeit, auf solche Rosen zu warten? In unserer beschleunigten Gesellschaft, die von Ungeduld geprägt ist und in der sich der Mensch eher Beulen als Rosen holt, weil er mit dem Kopf durch die Wand will und von der Entdeckung der Langsamkeit weit entfernt ist. Und dennoch, ohne Geduld würde der Mensch viele Ziele nicht erreichen. Aber was genau ist Geduld? Es gibt keine wirklich vorgefertigte Definition von Geduld, erläutert die Philosophin Monika Betzler. Aber ich würde sagen, Geduld ist eine Tugend, das heißt eine Charakterdisposition, die uns angesichts von Situationen, die sich nicht unmittelbar in unserer Kontrolle befinden oder anderweitig eine Herausforderung für uns darstellen, ausdauernd, vertrauensvoll und selbstreguliert für angemessene Zeit und der Situation angemessen warten lässt, um ein gutes Ziel oder ein gutes Verhalten zu erreichen. Geduld ist also eine vorbildliche Haltung, sagt Professorin Monika Betzler, Inhaberin des Lehrstuhls 5 für praktische Philosophie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zentral für Geduld ist, dass die erst dann notwendig wird, wenn wir mit Handlungsweisen konfrontiert sind, Ereignissen konfrontiert sind, die unsere Kontrolle übersteigen. Wir brauchen zum Beispiel Geduld als Erzieher gegenüber Kindern, denn Kinder lernen nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen, die verhalten sich nicht unbedingt so, wie wir uns das vorstellen. Und da braucht es Geduld, um damit umzugehen. Oder denken Sie an Lebenspartner, wie oft entzündet sich ein Konflikt angesichts der Tatsache, dass unsere Partner und Partnerinnen Dinge tun, sich verhalten, nicht wie wir uns das wünschen. Und wenn wir da nicht mit Geduld in der Lage wären zu reagieren, ist es beziehungsunterwandernd. Du musst sehr geduldig sein. Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich verstohlen, so aus den Augenwinkeln anschauen und du wirst nichts sagen. Aber jeden Tag wirst du dich ein wenig näher setzen können. Sagt der Fuchs in Saint-Exupérys Der kleine Prinz. Freundschaft kann man nicht kaufen. Freundschaft braucht Geduld, Zeit, sich langsam anzunähern. Wer sich Zeit nimmt, bildet seine Sinne, schärft Denken und Wahrnehmung, schreibt der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler in seinem Buch Lob der Pause. Ohne Geduld, Beharrlichkeit, Langmut und Besonnenheit existieren keine Freiheiten des Denkens, Fragens und Handelns. Wirkliche Freiheit gedeiht nur auf dem fruchtbaren Boden des Zeithabens und Zeitlassens. Nur langsam kommt man zu Sinnen, den Schnellen vergeht Hören und Sehen. Sie riechen und fühlen wenig, sehen und erkennen vieles nicht, da sie die Dinge und Geschehnisse nicht an sich herankommen lassen, um sich ihnen nicht nähern zu müssen. Ohne Ausdauer, ohne vorsichtige, langsame und zurückhaltende Annäherung entstehen weder Vertrauen noch gegenseitiges Verstehen. Es entwickeln sich weder Freundschaft noch Genuss. Darüber hinaus sei die Langsamkeit, so Zeitforscher Karl-Heinz Geißler, auch eine stark unterschätzte, positiv wirkende historische Kraft. Längst hat das, was wir uns angewöhnt haben, Fortschritt zu nennen, vergessen lassen, dass es in erster Linie die Langsamen, die Bedächtigen, die Zögerlichen waren, die die Menschheit vor Krieg, Streit und Zerstörung bewahrt haben. Der Zeitgeist aber setzt nicht auf Bedächtigkeit. Er drückt aufs Gaspedal. Langsamkeit und Geduld sind konträr zu einer Gesellschaft, die sich rasend schnell verändert, in der sich Arbeitsprozesse enorm beschleunigt haben. Der durchgetaktete Arbeitsalltag lässt wenig Raum für Muße, Geduld mit sich selbst und anderen. Hat der amerikanische Schriftsteller Ambrose Bierce recht, wenn er über die Geduld spottet? Eine Abart der Verzweiflung, als Tugend getarnt. Ist Geduld also altmodisch? Nur etwas für spirituelle Meister? Kann man sich in einer Gesellschaft, in der Zeit Geld ist, diese Tugend noch leisten? Man muss sie sich sogar leisten, meint die Philosophin Monika Betzler. Das kann man unter einer bestimmten Beschreibung sicherlich sagen, dass wir in einer Zeit leben, die es uns möglicherweise schwerer macht, den Dingen Zeit zu geben, die sie brauchen. Gleichwohl kann man auch sagen, dass wir in unseren Zielen, vor allem in langwierigen, komplexen Zielen, nur dann erfolgreich sind, wenn wir die Ausdauer mitbringen und damit auch die Geduld mitbringen, diese Ziele beständig zu erfolgen, sonst würden wir die nie erreichen. Insofern ist auch unsere Zeit gut beraten, die Tugend der Geduld zu kultivieren. Ich warte halt jetzt einmal. Wissen Sie, ich sage mir immer, man muss ja nicht auf was warten. Im Warten selber liegt ja auch eine gewisse Befriedigung. Wer weiß, ob man es noch erwarten kann. Ja. Die Kabarettisten Otto Grünmandl und Gerhard Polt üben sich in der Kunst des Wartens. Sie ist eine Voraussetzung für Geduld, eine der ersten Kulturleistungen des Menschen. Triebverzicht nannte der Psychoanalytiker Sigmund Freud den Verzicht auf sofortige Bedürfnisbefriedigung. Wenn nichts passiert, bin ich nicht immer glücklich. Und dennoch kann ich manchmal gar nichts tun. Bei dir hilft auch kein Blödsinn, du hältst die Welt in Atem. Ich kann warten und besser noch als du. Warten kann eine Qual sein, aber auch ein Geschenk. Als Vorfreude auf ein festliches Ereignis, auf einen geliebten Menschen. Religiöse Menschen warten auf den Erlöser, andere auf die Apokalypse. In der Bibel steht: Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Warten ist ein Teil unseres Lebens. Wir warten auf bessere Zeiten, darauf, dass Schmerz nachlässt, Trauer aufhört. Wir warten, dass wir einschlafen oder endlich an der Reihe sind, auf dem Amt, bei der Beförderung oder beim Doktor. Ernst Jandl. Fünfter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Dritter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein. Nächster sein. Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor. Kranke brauchen Geduld. Das steckt schon im Wort Patient, das vom lateinischen Patiens kommt, das geduldig, aushaltend bedeutet. Im Wort Patiens steckt Pati, das wiederum auf Leiden verweist. Wir leiden, wenn wir warten müssen, denn Warten ist uns meistens aufgezwungen. Auf der anderen Seite, und das ist paradox, schätzen wir das, worauf wir warten müssen, viel mehr als das, was sofort verfügbar ist. Geschulte Verkäufer haben dieses Prinzip verinnerlicht, wie der amerikanische Zeitforscher Robert Levine beschreibt. Eine besonders effektive Technik nutzt das Knappheitsprinzip. Je weniger verfügbar ein Angebot scheint, desto wertvoller wirkt es. Ein kluger Beeinflusser beutet zögernde Käufer aus, indem er sie glauben macht, dass sie lange warten müssen, wenn sie sich nicht sofort entscheiden. Der Dichter Rainer Maria Rilke soll über seinen Schreibtisch das Wort Warte geschrieben haben. Augustinus nannte Warten die Gegenwart der Zukunft. Das sah auch der amerikanische Journalist Walter Winchell so, der Warten strategisch einsetzte, um diejenigen zu bestrafen, die ihn schlecht behandelt hatten. In seiner Autobiografie hielt er fest: Ich habe vergeben, aber nicht vergessen. Ich bin kein Kämpfer, ich bin ein Warter. Ich warte, bis ich einen Undankbaren mit offenem Hosenstall erwische und dann mache ich ein Foto. Verschwenden wir durch Warten Zeit? Statistiken sagen, dass wir ein halbes Jahr unseres Lebens im Stau stehen. In den USA errechneten Wissenschaftler, dass der Durchschnittsamerikaner 5 Lebensjahre mit Schlange stehen verbringt, 6 Monate mit Warten an roten Ampeln und 2 Jahre mit dem Versuch, Telefonanrufe zu beantworten. Wenn man glaubt, dass Zeit Geld ist, so der Zeitforscher Robert Levine, dann kommt auch das Warten teuer. Es kann sogar Regierungen stürzen. In seinem Buch »Eine Landkarte der Zeit« führt Levine aus: Viele Forscher sind der Überzeugung, dass die Zeitverschwendung eines der Grundleiden war, die schließlich zum Zusammenbruch der Sowjetunion führten. Der Wirtschaftswissenschaftler Orlov hat zum Beispiel geschätzt, dass über 30 Milliarden Stunden pro Jahr allein durch das Warten beim Einkaufen verloren gingen. Das entspricht der Jahresarbeitsleistung von 15 Millionen Menschen. Allein in Moskau wurden nach Schätzungen einer anderen Studie nur beim Schlangestehen für die Ausbezahlung der Renten und die Bezahlung der Wasser- und Stromrechnungen mehr als 20 Millionen Stunden verschwendet. Warten lassen ist eine Statusfrage. Chefs demonstrieren ihre Macht, wenn sie Untergebene warten lassen. Es ist ein Privileg der Mächtigen. Monika Betzler, Professorin für Philosophie. Wenn ich einfach unnötigerweise dem Willen eines Mächtigen ausgeliefert bin, rechtfertigt es nicht die Haltung der Geduld. Dann rechtfertigt es vielleicht die Haltung des Widerstands oder des Protests. Ist aber eine schwierige Frage, denn selbst wenn die Umstände ungerechtfertigt sind, denken Sie an das Leben in einer Diktatur oder denken Sie, was die gegenwärtigen syrischen Flüchtlinge mitmachen, da kann man noch 10-mal sagen, das ist eine ungerechtfertigte Situation. Um mit dieser Situation umzugehen, kann es gleichwohl aus Ihrer Perspektive Sinn machen, geduldig zu warten. Welchen Gewinn kann man aus Warten ziehen? Wann lohnt sich Geduld? Das erforschte der Österreicher Walter Mischel, Professor für Psychologie an der Stanford University, an 550 Kindern. Zwischen 1968 und 1974 führte er hier seine berühmten Marshmallow-Tests durch. Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren wurden vor die Wahl gestellt. Sie konnten ein Marshmallow sofort vernaschen, oder sie warteten eine Weile und bekamen ein zweites zur Belohnung. Aßen sie das verlockende Teilchen sofort, mussten sie nach dem Versuchsleiter mit einer Glocke läuten. Wie die Kleinen versuchten, der Versuchung mit allen Mitteln zu widerstehen, beschrieb Walter Mischel in seinem Buch »Der Marshmallow-Test« so. Je länger wir unbemerkt durch unser Beobachtungsfenster spähten, desto mehr staunten wir darüber, wie die Kinder versuchten, sich selbst zu disziplinieren und zu warten. Es trieb uns fast die Tränen in die Augen, zu beobachten, wie sich diese Kinder regelrecht selbst quälten, um die Glocke nicht zu läuten. Zugleich aber mussten wir ihre Kreativität bewundern und hätten sie am liebsten angefeuert. Es war aber auch ermutigend zu sehen, dass selbst kleine Kinder offenbar in der Lage sind, Verlockungen beharrlich zu trotzen, um sich später zu belohnen. Einige Kinder stopften sich die Süßigkeit sofort in den Mund. Andere knabberten sie ein wenig von unten an und legten sie dann so zurück, dass man den Anbiss nicht sah. Manche versuchten gar zu schlafen, gingen im Raum herum, um sich abzulenken. Manche kämpften vergeblich. Andere schafften es, mit viel Willenskraft zu warten und die Belohnung zu kassieren. Nach den Tests verfolgten Mischel und sein Team den weiteren Lebensweg der Kinder und fanden Erstaunliches heraus. Je länger sie als 4- oder 5-Jährige warteten, umso besser schnitten sie später bei Studierfähigkeitstests ab und umso höher wurden ihre soziale Kompetenz und ihr kognitives Leistungsvermögen im Jugendalter eingestuft. Als sie zwischen 27 und 32 Jahre alt waren, verfolgten diejenigen, die im Vorschulalter beim Marshmallow-Test länger gewartet hatten, ihre Ziele konsequenter und kamen besser mit Frustration und Stress zurecht. Sie hatten ein höheres Selbstwertgefühl und überdies einen niedrigeren Body-Mass-Index. Im mittleren Alter konnte man in den Hirnarealen, die mit Suchtverhalten und Fettleibigkeit verknüpft sind, deutliche Aktivitätsunterschiede feststellen zwischen denjenigen, die konsequent warten konnten, und denjenigen, die dazu nicht in der Lage waren. Walter Mischel fand Jahrzehnte nach seinen Experimenten Indizien dafür, dass Geduld zumindest teilweise genetisch veranlagt sein könnte. Geduld kann man auch erlernen, selbst als Erwachsener, sagt die Philosophin Monika Betzler. Tugendethiker und Ethikerinnen sind der Auffassung, dass sich Tugenden durch Gewöhnung und Nachahmung am Vorbild erlernen lassen. Das heißt, wenn Sie das Pech gehabt haben, das nicht schon als Kind vorgelebt bekommen zu haben, es ist nicht ausgeschlossen, sollten Sie vom Gewinn der Geduld überzeugt sein, das als Haltung zu erwerben. Erfordert aber auch nach Aristoteles schon regelmäßiges Üben. Dass man Geduld trainieren und durch sie mangelndes Talent ausgleichen kann, glaubt auch der österreichische Ökonom Matthias Sutter. In seinem Buch »Die Entdeckung der Geduld – Ausdauer schlägt Talent« präsentiert er internationale und eigene Studien zum Thema Geduld bei Kindern und Jugendlichen, die Ergebnisse von Walter Mischel bestätigen. Sutter, auch Professor für experimentelle Wirtschaftsforschung an der Universität Innsbruck, sieht Geduld als einen wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Faktor. Als Ökonom ist mein Verständnis von Geduld im Grunde ganz einfach. Geduld heißt, ich verzichte auf heutigen Konsum, um in der Zukunft mehr davon zu haben. Wir investieren heute in Bildung, damit wir morgen bessere Berufschancen haben. Wir sparen heute, damit wir in der Zukunft eine Rente haben. Wir investieren heute, damit wir morgen mehr produzieren können. Aus philosophischer Sicht ist das eine verengte Definition von Geduld. Und zwar verengt es Geduld auf reine Lustkontrolle und, wenn Sie so wollen, intratemporale Koordination zur Nutzenmaximierung, sei es zur eigenen Nutzenmaximierung oder zur gesellschaftlichen Nutzenmaximierung. Erläutert Monika Betzler, Inhaberin des Lehrstuhls 5 für praktische Philosophie und Ethik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und ergänzt: Dabei gehen mehrere Facetten verloren, die in der Tugend der Geduld stecken. Nämlich zum einen, dass es Angemessenheitsbedingungen von Geduld gibt. Wir wollen zum Beispiel vielleicht gar nicht immer mehr. Und vielleicht wollen wir auch gar nicht immer mehr unsere jetzige Lust zurückstellen für angeblichen späteren Gewinn. Das gilt es erstmal zu prüfen, ob da Geduld immer angemessen ist. Und es geht auch aus philosophischer Sicht nicht immer nur um die reine Optimierung von Nutzen, was immer das genau heißen soll, sondern eigentlich um das gute Leben. Alles kommt zu dem von selbst, der warten kann. Sagt ein Sprichwort, das darauf verweist, dass man das Schicksal nicht zwingen und den Dingen ihren Lauf lassen soll. Die Kehrseite dieser unendlichen Geduld fasst Mephisto gegenüber Faust spöttisch in diesen Vers. Die rechte Zeit zum Handeln stets verpassen, nennt ihr die Dinge sich entwickeln lassen. Warte nicht auf bessere Zeiten, warte nicht mit deinem Mut. Gleich dem Tor, der Tag für Tag an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die noch ewig fließen. Hätte es jemals Reformen gegeben oder Revolutionen, wenn Menschen immer geduldig abgewartet hätten? Hemmt Geduld den Fortschritt? Wann kehrt sich die Tugend der Geduld in ihr Gegenteil um? Die Philosophie verweist auf Aristoteles und dessen Mesotes-Lehre, der Lehre von der rechten Mitte. Monika Betzler. Es hat zwar Aristoteles nichts über Geduld geschrieben, aber wir können uns überlegen, inwiefern ist die Tugend der Geduld eine rechte Mitte zwischen zwei Extremen. Und die, finde ich, kommen einem schnell in den Sinn. Das ist zum einen die Ungeduld oder die Hast. Und das andere Extrem ist die Duldsamkeit. Das ist das Geduldigsein, obwohl es unangemessen ist, geduldig zu sein. Wann ist etwas unangemessen? Das sagt uns die Vernunft und muss, so Betzler, nach Aristoteles immer nach den Umständen und in einer jeweiligen partikularen Situation neu erwogen werden. Da gibt es keinen Algorithmus. Also die unterwürfige Ehefrau bleibt in einer Ehe, die nicht mehr gut für sie ist, weil sie zur Duldsamkeit erzogen wurde. Das scheint mir nicht gerechtfertigt. Und dann ist es keine Tugend mehr und kippt ab zur Duldsamkeit. Ein Meister der Beschreibung von Duldsamkeit ist der Dichter Franz Kafka. In seinem Roman Der Prozess verändert sich das Leben des Protagonisten von einem Tag auf den anderen. Josef K. wird der Prozess gemacht. Er wird nie erfahren, warum, und wird schließlich zum Tod verurteilt. Obgleich K. einiges unternimmt, um sein Leben zu retten, duldet er, dass eine fremde Macht willkürlich über sein Leben bestimmt. Kafka selbst hat sich auch über das Gegenteil der Geduld Gedanken gemacht. In seinen Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg schreibt der Schriftsteller: Es gibt zwei menschliche Hauptsünden, aus welchen sich alle anderen ableiten: Ungeduld und Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie aus dem Paradiese vertrieben worden. Wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht aber gibt es nur eine Hauptsünde, die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie vertrieben worden, wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück. Geduld hat viele Facetten. Sie ist eine Kulturleistung des Menschen, der gelernt hat, die Befriedigung seiner Bedürfnisse aufzuschieben. Geduld hat zum einen eine aktive Seite. Um ein Ziel zu erreichen, muss man sich bewusst gedulden, strategisch handeln. Aus philosophischer Sicht ist Geduld eine Tugend, eine vorbildliche Haltung. Geduld hat aber auch eine passive Seite. Man darf nichts erzwingen, nichts forcieren, muss Kontrolle abgeben, darauf vertrauen, dass sich Dinge von selbst lösen. Im Extrem schlägt Geduld in Duldsamkeit um. Dann wird daraus unangemessenes Erdulden, Erleiden. Für Wirtschaftsforscher ist sie ein Kalkül, eine Investition in die Karriere. Es geht um Disziplin, Selbstbeherrschung, Willensstärke, um Leistung, um Bedürfnisverzicht als Investition in die Zukunft. Das verengt den Begriff von Geduld auf reine Nutzenoptimierung. Denn Geduld erlaubt den Menschen auch, aus dem Leistungsdenken auszusteigen, sich der Muße hinzugeben, Nachsicht mit anderen und sich zu üben. Und sie schärft die Sinne, wie der Mathematiker, Physiker und Religionsphilosoph Blaise Pascal formulierte. Der geduldige Mensch versteht sich auf den Augenblick. Sie hörten Geduld, die Kunst des Wartens von Dorit Kreisel. Es sprachen Heiko Ruprecht, Stefan Merki und Katja Schild. Technik Jochen Fornell. Regie Dorit Kreisel. Eine Sendung von Radio Wissen.